Das sind unsere Themen. Unfallflucht in Stolzenau, Kindererkunden Nordertor und VC Nienburg empfängt Bad Laa. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie Carolina Pfau. Die Feuerwehr Nienburg wurde gestern durch einen Alarm in die Bismarckstraße in Nienburg gerufen. Noch vor dem Ausrücken der Feuerwehr war klar, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Der Grund war angebranntes Essen. Im Rahmen des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt starten im Nienburger Stadtteil Nordertor bereits erste Projekte. Sozialarbeiterin Gesine Schöning war mit verschiedenen Gruppen im Sanierungsgebiet unterwegs, darunter auch mit Grundschulkindern. Wir waren im ersten Teil unseres Projekts auf der sogenannten Allmende und wir beschäftigen uns im Moment gerade mit der Geschichte der Carlotha-Straße und der Geschichte von Nienburger Glas. Die Kinder fanden das total spannend, sodass wir jetzt kurz davor sind, an dem Thema weiterzuarbeiten und gucken wollen, wo genau war was an der Carlotha-Straße und wie könnte das heute mal aussehen, wenn da jetzt nicht mehr nur Brache ist. Ein Autofahrer begann kürzlich Unfallflucht in Stolzenau. Eine Radfahrerin war in der Straße Kleine Geest unterwegs. Aus der Straße Sünkenberg kam ein Autofahrer. Der junge Fahrer missachtete die Vorfahrt der 36-Jährigen, die daraufhin stark abbremste. Sie stürzte aufgrund der Straßenglätte und brach sich einen Fuß. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne Halt fort. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Volleyballdamen des VC Nienburg empfangen am Sonntag den SV Bad Laa. Den Jahresauftakt in der dritten Liga vor zwei Wochen verloren die Nienburgerinnen zu Hause deutlich mit 0:3. Es war gleichzeitig die dritte Heimpleite in Folge. Gegen Bad Laa soll nun nach hartem Training endlich wieder Zählbares her. Bei einer Niederlage droht für Irina Gerlinger und Co. der Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu reißen. Nienburg ist aktuell Achter, Bad Laa steht hingegen auf einem gesicherten fünften Tabellenplatz. Beginn der Begegnung ist Sonntag um 15 Uhr in der Sporthalle der berufsbildenden Schulen in Nienburg. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.